Gerade wollte er den Summer für die Sekretärin drücken, als ohne eine Erlaubnis abzuwarten, ein kleiner, hellhaariger Mann eintrat. Einer von diesen kleinen Blonden. Die glauben, sie sind große Klasse. Die denken, dass sie sich alles erlauben können, nur weil sie gut aussehen. Einer von denen, die denken, weil sie Zwerge sind, dürfen sie aggressiv sein. Machen, was sie wollen. Der hier war was ganz Besonderes. Schon allein durch den Duft, der ihn umgab. Ein penetrantes Nelkenparfum entströmte einem kunstvoll lässig arrangierten Taschentuch in der Jackentasche. Das hätte ich ihm am liebsten gleich alles ins Gesicht gesagt. Entschuldigung, kann ich mich setzen? Noch was? Wie bitte? Ich sagte, machen Sie sich's gemütlich. Wenn er mich um Erlaubnis bittet, erkennt er wenigstens an, dass er sich in meinem Büro befindet. Mein Name ist Ayub. Mitarbeiterstab. Simon.